Würden Sie jetzt den Film starten? Wir suchen etwas gegen Blattläuse. Kann doch nicht so schwierig sein, oder? Der ganze Wagen ist voll mit stinkendem Gras. Ich fühle mich wie ein Stückchen Butter, das dahinschmelzt auf einem enormen Stapel Pfannkuchen. Platz 5, Easy Rider von Dennis Hopper, 1969. Dann wollen wir mal, wie mache ich das denn? Jack Nicholson noch ganz unbeholfen beim ersten Joint am Lagerfeuer mit Peter Fonda und Dennis Hopper. Den gesellschaftlich verordneten Cannabis-Horror gemäß der Devise Alkohol ja, Pot nein, hat auch der saufende Provinzanwalt George in sich verankert. Das ist Gras. Du meinst Marihuana? Na los, George, steck sie an. Nein, nein, das geht nicht. Ich meine, ich habe schon genug Probleme mit dem Saufen und so. Ich meine, ich kann es mir nicht leisten, süchtig zu werden. Dann nimmt George, der mit den beiden Hippies auf ihren Motorrädern in die Freiheit fahren will, einen tiefen Zug. Du musst den Rauch länger in der Lunge lassen, George. So wie der Muslim aus fremden Ländern vom Redneck bzw. dem amtierenden US-Präsidenten unter generellen Terrorverdacht gestellt wird, so war der kiffende Hippie Ende der 1960er Symbol von Gegenkultur und Unordnung. Also George am Lagerfeuer totgeschlagen, Wyatt und Billy von ihren Motorrädern geschossen. Ein dunkles Bild über Amerika, in dem Kiffen in Easy Rider zur Gesellschaftskritik wird. Diese Zeiten, Platz 4, sie sind vorbei in The Big Lebowski von Joel und Ethan Coen, 1998. Und so einer war der Dude. Und das, obwohl er ein total fauler Sack war. Vielleicht sogar der faulste Sack in ganz Los Angeles und Umgebung, womit er unter den faulen Säcken weltweit einen der vordersten Plätze belegen würde. Hänger, Loser, lange fettige Haare, immer den Joint in der Hand, aber dem Dude setzt Jeff Bridges bei den Coens ein Denkmal. Der Dude ist sympathisch, auch wenn er nicht mal den heruntergerauchten Joint aus dem Autofenster gekickt kriegt. Ball, Fenster zu. Aber wir mögen ihn, wenn er in dieser Welt von Absurdität, Leistungs- und Machtwahn einfach sagt, ich kiffe, also bin ich. Diese Leck-mich-Parole ist kein gesellschaftlicher Gegenentwurf, aber kann schon mal etwas helfen. Was ist, wollt ihr mal ziehen? Platz 3, Bube, Dame, König, Gras von Guy Ritchie, 1998. Ohne Guy Ritchie zu nahe treten zu wollen, aber das Drehbuch von Bube, Dame, König, Gras wirkt wie ein Gangster-Thriller auf Volldröhnung. Wer hier gerade wen übers Ohr zu hauen sucht, die vier kleinen Betrüger, den Big Boss, ihre kriminellen Nachbarn oder die Marihuana-Anbauer, das ist nicht ausgemacht. Alle sind hier nicht gerade die hellsten. Wir haben eine beträchtliche Menge Gras gezogen. Ja. Und du trägst hier diese angetörnte Tante mit einem Sackdünger durch die Gegend. Du siehst nicht aus wie ein Durchschnittsbürger, der seine scheiß Geranien düngt. Dass die Geschichte in Bube, Dame, König, Gras nicht richtig auf den Punkt kommt, was kritisiert wurde am Film, hat auch damit zu tun, nochmal, ich möchte Guy Ritchie nichts unterstellen, dass der ganze Film wie zugedröhnt wirkt. Aber nicht nur Gangster und Drehbuchautoren kiffen inzwischen. Platz 2, Seite an Seite von Chris Columbus, 1998. Die neue Frau versucht alles, damit die Kinder des Mannes, den sie heiraten will, sie mögen. Deren Mutter versucht, das zu verhindern. So weit, so klar. Kein Kifferfilm, sondern Psychogramm eines Familienkonflikts. Und dann Chemotherapie. Hier drin ist eine Tagesdosis. Nebenwirkungen? Ein außergewöhnliches Kifferbild im Kino, wenn wir Susan Sarandon alias Jackie sehen, schon vom Tode gezeichnet, mit einem kleinen Joint im Gartenstuhl. Es ist nicht Sommer. Es ist ein trüber Herbsttag, weit weg von Hippie-Träumen. Das Leben ist ein Kuhhandel. Man darf endlich legal kiffen, aber erst muss man Krebs haben. Ein langer Weg, den Hasch bzw. Gras im Film zurücklegen mussten. Vom Anti-Marihuana-Film Reefer Madness von 1936 bis zu Seite an Seite und diesem Bild der sterbenden Krebspatientin. Lange, bis aus dem Dämon ein Heilmittel wurde. Ich will Drogen verkaufen. Die ältere Dame, die Straßendealerin wird, erzählt als politisch unkorrekte Komödie. Platz 1, Paulette von Jérôme Henricot, 2013. Hier ist Oma Paulette. Haschisch, Ganja. Die alte Paulette ist ein ziemliches Biest voller sozialen Neid, Fremdenhass, enttäuscht vom Leben. Paulette geht es nur ums Überleben über dem Mindestrentenniveau. Sie und ihre Freundin werden die Stars unter den Dealern. Da in den Banlieues. Doch Verkauf von Drogenkeksen vor Grundschulen? Nein, dazu sind sie nicht bereit. So viel Moral muss sein. Man kann Paulette als Feel-Good-Movie sehen, aber das Drogenmilieu in den Banlieues, das blendet der Film trotz seines romantischen Kiffer-Happy-Ends in Amsterdam nicht aus. So viel Realität muss sein.